Génesis. Seien Sie ganz beruhigt. Sie sind nun ganz und gar Teil des Genesis-Projektes. Kühe, besonders zum Mittag. Nein! Nein! Nein! Nein! Nein!